Leber ein starkes Blut, kraftvoll versetzt durch die Venen heiß, wie die feurige Glut, ausgestattet mit Fähigkeiten zu erkennen, was das Volk zerstört. Im Kampf ist es stärker als der Feind es war, zu glauben und wissen, wo es hingehört. Aufwärmen ist das höchste Gut, versteht über allen, darf nichts vergehen. Wir werden es bewahren, unseren Blut. Dafür müssen unsere Fahnen wehen. Lassen wir sie frei, die unendliche Wut. Die Ahnenwochen erschreien laute. Der Kampf um die Art unser Sahnenblut. Der Kampf um die Art unser Sahnenblut. Ihres Kampfes gegen die Deutsche, die starke Kraft unseres Volkes. Bekämpfen die germanische Saar, den Fortbestand halten sie auf, um nicht zu verlieren die Vorherrschaft. In Europa soll es nie mehr so sein, doch Germanen kommen zu alten Kraft. Aufwärmen ist das höchste Gut, versteht über allen, darf nichts vergehen. Wir werden es bewahren, unseren Blut. Dafür müssen unsere Fahnen wehen. Lassen wir sie frei, die unendliche Wut. Die Ahnenwochen erschreien laute. Der Kampf um die Art unser Sahnenblut. Der Kampf um die Art unser Sahnenblut. Ein Sportler sein in dieser Welt, sie hören nicht auf bis der letzte Feld. Revolution, macht euch bereit, macht euch stark, egal wo ihr seid. Unsere Worte müssen wie Waffen sein, und ein Widerstand muss wohl durchdacht. Die Aktionen müssen wie Schwere sein, schützt das an dem Blut mit allem Macht. Das Aufwärmen ist das höchste Gut, versteht über allen, darf nichts vergehen. Wir werden es bewahren, unseren Blut. Dafür müssen unsere Fahnen wehen. Lassen wir sie frei, die unendliche Wut. Die Ahnenwochen erschreien laute. Der Kampf um die Art unser Sahnenblut. Der Kampf um die Art unser Sahnenblut.